Telekom, Fernsprecher Kurt-Busserdamm 35 an Radio Apuré. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Aufkleber mit der Aufschrift Marshall Umzüge Tag und Nacht, Nah und Fern, Transporte aller Art, Entrümpelungen, Entsorgungen. Unsere Preise enthalten An- und Abfahrt, Montage und Transport. Ob erste oder zehnte Etage, Vorder-, Hinterhaus, mit oder ohne Fahrstuhl, alles ist inklusive. Ansonsten gehört zu meiner weiteren Ausrüstung ein Aufkleber mit der Aufschrift Old Emerald Isle.de, Alternative Irish Pub and Restaurant, Berlin 36, Erkelenzdamm 49, Old Emerald Isle.de. Ansonsten gehört zur weiteren Ausrüstung ein mit Edding aufgetragener, mittlerweile schon obligatorischer Spruch, genau auf dem Fernsprechgerät über oberhalb des Displays: Token raus nach Angula. Türken raus nach Angula. Ansonsten hier im Kurt-Busserdamm keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.